Ich bin der festen Überzeugung, dass alle Eltern ihre Kinder auf irgendeine Weise zerstören. Jedes Leben wird in seiner Kindheit geprägt, und zwar nicht nur positiv. Überhöhte Erwartungen sind genauso traurig wie zu wenig Förderung. Eltern, die jeden Schritt ihres Kindes überwachen, können ihm damit genauso sehr schaden, als würden sie es zu wenig in den Arm nehmen. Arbeitslose Eltern sind also keine schlechteren Eltern als Eltern mit Arbeit. Aber die Erfahrung, mit arbeitslosen Eltern aufzuwachsen, kann nachweislich bis ins Erwachsenenalter nachwirken. Für eine Studie haben Wissenschaftler aus Maastricht Daten von jungen Erwachsenen im Alter von 18 bis 31 Jahren ausgewertet, die mit Eltern aufwuchsen, die in dieser Zeit Arbeitslosigkeitserfahrungen machten. Sie fanden unter anderem heraus, dass sie im Durchschnitt unzufriedener mit ihrem Leben sind als Altersgenossinnen, vor allem wenn die Arbeitslosigkeit der Eltern im frühen Kindesalter oder im Teeniealter lag. Schlechte Stimmung in Familien wirkt sich als dauerhafter Stress auf kleine Kinder aus, während ältere Kinder nicht mehr vor der oft schambehafteten Einsicht geschützt sind, dass es ihrer Familie finanziell schlechter geht als anderen. Eine andere Erkenntnis der Maastrichter Wissenschaftler war, dass die Arbeitslosigkeit der Eltern auch positive Effekte auf die späteren Leben der betroffenen Kinder haben könne, da diese schon früh lernten, mit Unglück umzugehen und deshalb im Erwachsenenalter resilienter seien. Ich finde diese Interpretation ein bisschen zynisch. Vor allem deshalb, weil die Eltern der Kinder nicht selbst entscheiden konnten, ob ihr Kind die potenziell abhärtende Erfahrung frühen Unglücks machen soll. Wer vor seinem Baby den Stress und die Traurigkeit der eigenen Situation nicht verbergen kann, der hat vermutlich das Gefühl, nicht nur gesellschaftlich, sondern auch als Elternteil zu scheitern. Schlechte Erfahrungen bleiben schlecht, selbst wenn man aus ihnen lernt.